Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir sind bei denen, die bleiben und die noch näher zusammenrücken wollen, Deutschland und Frankreich. Heute Vormittag wurde der Aachener Vertrag unterzeichnet, in gewisser Weise ein neuer Élysée-Vertrag. Almut Möller, Sie beobachten die europäische Integration sehr genau im European Council on Foreign Relations. Was wir jetzt auch bei diesem Aachener Vertrag einmal mehr gesehen haben, es war Frankreichs Idee, es war die Initiative Emmanuel Macrons schon im Jahr 2017. Die deutsche Regierung hat sich wieder einmal geziert, hat die Sache rausgezogen. Ich habe manchmal den Eindruck, dieses Couple Franco-Allemand, dieses deutsch-französische Paar hat ein kleines Ungleichgewicht, dass die eine Seite, nämlich die französische, ein bisschen mehr liebt als die deutsche. Naja, das ist ganz interessant zu beobachten, wie sich das verändert hat auch. Wir haben ja vor einigen Jahren häufiger darüber diskutiert, was eigentlich französische Schwäche für die Europäische Union heißt. Und jetzt haben wir einen französischen Präsidenten, der mit einem atemberaubenden politischen Schwung auch durch seine Wahlerfolge auf die Bühne gekommen ist und vorgelegt hat. Und Berlin sozusagen zieht nach und hat es wirklich lauwarm nur getan, was ich auch als Problem sehe, denn Präsident Macron hat ja von Anfang an gesagt, als er noch nicht einmal Präsident war, dass natürlich es für ihn wichtig ist, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam in Europa Dinge schaffen. Denn das hilft ihm auch, Dinge in Frankreich zu schaffen. Also er verknüpft diese Arenen. Und das, er verknüpft im Prinzip Außen, also Innen- und Europapolitik. Außenpolitik würde ich gar nicht sagen. Das ist bei Europapolitik wahrscheinlich viel zu sehr auch Innen mittlerweile. Ja, weil er sieht, es sind im Grunde unterschiedliche Bühnen, aber sozusagen mit ähnlichen Inhalten. Und das finde ich interessant an ihm. Er ist natürlich, das mag auch seine Generation sein, er ist jemand, der natürlich noch viel mehr in die Zukunft investieren will und investieren muss. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt diesen Vertrag haben, in dem auch interessanterweise französische Anliegen, vor allen Dingen in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, wenn man mal einfach nur auf die Liste sozusagen schaut, sogar noch vor der Stärkung der Wirtschafts- und Währungspolitik im EU-Verbund kommt. Die Franzosen versuchen ja immer auch Deutschland stärker dazu zu bewegen, international mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Bundeskanzlerin hat Macron ja schon vor einiger Zeit in Aachen getroffen, als ihm der Karlspreis verliehen wurde. Ich fand, das war damals auch irgendwie so eine eigenartige Situation, wo man merkte, sie will eine freundliche Rede halten, hat sie auch gemacht, aber irgendwie gemeinsam Dinge zu tun, das stand da überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Das ganze letzte Jahr war einfach, man hat gesagt, wir müssen diese Währungsunion weiter reformieren. Man hat sich endlos darüber verständigt, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Die Franzosen waren immer ambitionierter. Man hatte im Sommer mal einen stärker französisch geprägten Vorschlag und dahinter ist man dann im letzten Dezember zurückgefallen. Im Sommer in der großen Not, als Angela Merkel Emmanuel Macron auch brauchte in dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und der europäischen Diskussion darum. Was ich daran nicht verstehe und es nur so analysieren kann, warum diese Zögerlichkeit auf deutscher Seite und warum diese Zurückhaltung bei einem der engsten Partner, den man hat. Also wenn man schon da nicht zusammenkommt, wie will man das dann eigentlich erst bei anderen weiter entfernten schaffen? Wenn also auch deutsche Politik nicht bereit ist, und ich glaube, das ist das, was Emmanuel Macron ja ausmacht, ein gewisses politisches Risiko auch einzugehen, indem man eben nach vorne geht und nicht nur vorsichtig zur Seite schaut. Ich finde, es gehört schon auch Mut dazu, über Europa so nachzudenken, wie Macron das tut. Seine Rede in der Sorbonne-Universität in Paris, die oft zitiert wird mit den vielen Vorschlägen, das ist ja nicht nur einfach eine Einkaufsliste, sondern da steckt ein Gedankengebäude dahinter. Ein Entwurf für ein Wirtschafts- und Gesellschafts- und ein politisches Modell Europäische Union. Und so müssen wir ihn auch verstehen. Und er hat natürlich großen Ehrgeiz. Er hat es geschafft, sein Land vor einer wirklichen politischen Katastrophe erstmal zu retten, was natürlich gut ist für Deutschland auch, wenn wir uns überlegen, eine Marine Le Pen hätte die Präsidentschaftswahlen gewonnen, stünden wir auch in Europa inzwischen an ganz anderer Stelle. Das heißt also, er hat im Grunde, ich will nicht sagen der Philosoph, das klingt dann wieder schon zu abgehoben, aber er hat einen größeren Plan und dafür braucht man natürlich Mut und Weitsicht und muss sich selber auch befreien, wahrscheinlich von der Tagespolitik und die deutsche Politik. Das ist ja interessant, die eigentlich so viel Gestaltungsspielraum in der EU hat, hat sich eigentlich nie ein Mandat so wirklich in den letzten Jahren bei den Menschen in Deutschland abgeholt, weil man irgendwie nie wirklich ausdiskutiert hat, was das eigentlich hieße, eine echte Wirtschafts- und Währungsunion, was das eigentlich hieße, wirkliche Zusammenarbeit in Bezug auf Grenzen oder eben den Wegfall von Grenzen. Und jetzt fliegt uns das natürlich in gewisser Weise auch um die Ohren, auch im Deutschen Bundestag, wo wir inzwischen Kräfte haben, die davon profitieren, dass wir politisch zwar stark sind in Europa, aber eine politische Debatte haben, die oft irgendwie da dem Ganzen noch hinterherhinkt. Und deswegen kann auch eine Bundeskanzlerin nicht so schnell so weit springen. Ja, einerseits. Andererseits könnte sie vielleicht auch dadurch, dass sie springt, Dinge in Bewegung setzen. Wir reden aber jetzt natürlich ganz stark, und vielleicht ist das auch Teil des Problems, von einzelnen Personen und Akteuren wie Macron, dem Präsidenten, und Merkel, der Bundeskanzlerin. Wobei man sich nach so vielen Jahren europäischer Integration ja auch eigentlich wünschen müsste, dass das schon viel breiter aufgestellt ist. Also dass wir nicht davon abhängig sind, ob eine Angela Merkel nun ein Herz für Europa hat und das und jetzt vielleicht gerade auch in ihrer letzten Amtszeit nochmal alles in die Waagschale werfen will oder nicht, sondern dass es im Prinzip bevölkerungsbetrieben, elitengetrieben, wie auch immer ist. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Wir sehen jetzt im Vorfeld der Europawahlen ja genau das. Es gibt einerseits natürlich dieses diplomatische und staatstragende Europa, wo man sich trifft auf Gipfeln und Dinge gemeinsam bespricht und Staats- und Regierungschefs. Aber es gibt eben genauso das politische Europa, und auch ein Präsident Macron, eine Bundeskanzlerin sind Politikerinnen und Politiker, die jetzt wissen, worum es auch geht in den Europawahlen. Und sozusagen dieses Thema Zeitlosigkeit. Ich meine, das Interessante ist ja, dass die Europäische Union inzwischen sehr viel weiterentwickelt ist als 1963 die IG war, die aus 6 Mitgliedstaaten bestand und dann wuchs. Wir haben inzwischen eine Union der 27 mit sehr viel mehr Zuständigkeiten, ausgereifteres politisches System. Das heißt, da können eigentlich Deutschland und Frankreich auch sehr viel mehr aus dem Vollen schöpfen, was ihre Instrumente angeht. Sie haben natürlich in diesem Vertrag wieder etwas angelegt, was Personen selbstverständlich überdauert. Es werden gemeinsame Strukturen vereinbart. Es werden auch gemeinsame Dinge vereinbart, die man wirklich tun will, die dann ihrerseits sozusagen zu was führen. Also Gemeinsames entsteht natürlich im gemeinsamen Tun und nicht, weil man aufschreibt, dass man Gemeinsamkeiten haben will. Ja. Aber es gibt ja einen ganz konkreten Katalog jetzt mit 15 Vorhaben, die sofort umgesetzt werden sollen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen inspiriert natürlich durch die schönen Bilder, aber so ein bisschen träumerisch. Vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen größer denken. Und das denke ich jetzt vor allem eigentlich auch nochmal aus einer Analyse der Schwäche heraus. Wenn schon Deutschland und Frankreich sich so schwer tun, zwei Länder, die eigentlich relativ nah beieinander sind, wo man sagen könnte, was ist eigentlich mit Polen? Was ist eigentlich mit Italien, das gerade irgendwie wegdriftet? Wahrscheinlich müsste man gerade viel mehr Energie hineinsetzen, dass man die dabei hält und dass man ein Europa auf einer gemeinsamen Grundlage hinkriegt. Aber wenn man das nicht schafft, vielleicht dann eher den anderen Weg zu gehen und zu sagen, sie nannten die Europa der 6, voranzuschreiten, eine deutsch-französische Föderation, vielleicht ergänzt um Benelux, und zu sagen, das ist der Nukleus, das ist das Beispiel. So könnte es aussehen, wie man im 21. Jahrhundert Politik macht. Interessanter Traum, würde ich gerne auch ein bisschen weiter sozusagen durchträumen. Ich glaube, sozusagen die realpolitische deutsche Sicht auf das Thema wäre, und ich glaube, in Frankreich ist man durchaus auch offener dafür, dann mal zu gucken, ne, wenn nicht mit allen, dann doch mit einem Teil. Die deutsche Sicht auf die Dinge ist natürlich immer zu sagen, wir haben einfach diese Einigung des europäischen Kontinents hier selber erlebt durch den Wegfall des Eisernen Vorhangs. Und es ist total wichtig, in dieser Situation alle mit an Bord zu halten, gerade Mittel- und Osteuropa nicht zu verlieren bei allen Problemen. Denn sonst kann eigentlich diese Ordnung, die wir in der Europäischen Union miteinander haben, auch nicht stabil sein, und dann haben wir wieder diesen Zerfall und diese Unterschiede. Aber ich glaube, es ist immer auch, schwingt auch immer mit in diesem Vertrag und sicherlich auch damals schon im Élysée-Vertrag, dass wenn andere diesen Weg nicht gehen wollen, Deutschland und Frankreich sich ganz entschieden dazu bekennen, dass sie trotzdem Dinge zusammentun wollen und erneut Dinge zusammenzutun, die vielleicht nicht einen institutionellen Rahmen haben unbedingt. Das kann auch sehr machtvoll sein. Und das kann dann auch eine Dynamik haben für ein Europa, das eigentlich eine Schubumkehr braucht, nämlich weg von Zerfallstendenzen, zumindest wahrgenommenen, hin zu innerer Stärke. On verra. On verra bien.